Geocachologie. Meist die Stifte weg, wir gehen jetzt mit dem Smartphone loggen. Und andere Kuriositäten. Es geht ja letztendlich darum, dass das QR-Code als Ersatzlog oder wie auch immer eingeführt werden soll oder eingeführt wird. Ich hätte eigentlich gedacht, wir könnten das Thema ganz auslassen, aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, wer es noch nicht weiß, unter www.qrcaching.de wird eine neue Log-Methode vorgestellt, das QR-Loggen oder QR-Logging. Und es ist gedacht, wenn man mal keinen Stift dabei hat oder das Logbuch voll ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die QR-Codes nur für T5er für Unterwasser-Caches gelten. Oder eingesetzt werden. Ja, aber das war doch jetzt die Diskussion in dem einen Forum. Ja. Das ist ein Online-Logbuch. Und das soll eine Spielerweiterung für Geocaching sein, zum Verwenden von QR-Codes. Diese QR-Codes sind dann in der Dose und du kannst im Umkreis von 50 Metern das loggen. Das ist gar nicht regelkonform, weil laut Log-Richtlinien von Groundspeak das Loggen besondere Anforderungen hat, und zwar Loggen aller gegenständigen Geocaches. Da steht, Geocaches vor Ort können online als gefunden gelockt werden, sobald ein Eintrag im Logbuch erfolgt ist. Ja, also brauche ich doch mit dem QR-Code gar nichts anzufangen. Das ist doch nur, und da steht auch auf der Internetseite, sie sagen auch, sie werden eine Spielerweiterung, und ich weiß gar nicht, warum da jetzt jemand unbedingt Geocaches nur noch so legen will. Ich finde den QR-Code als einzelne Position oder wenn man jetzt ein Multi machen will, um von Station zu kommen, eine geniale Sache, weil es mal ein moderneres Cachen oder eine Variante ist, aber das nur in Form mal eines Multis zu machen und nicht als Log-Freigabe oder als Log-Möglichkeit, das finde ich doof. Da hat sich doch jetzt nur wieder, das ist früher als hier, wie hieß denn das mit den Dinosauriern, dieser Film rauskam, da gab es alles in Dinosaurier. Dinosaurier-Pudding, Dinosaurier-T-Shirts und so ist das mit Geocaching. Ich muss mich trotzdem in das Logbuch eintragen. Genau. Aber welcher Owner kontrolliert das denn mal ganz ehrlich? Da gibt es einige, die kontrollieren das. Manche können, wenn sie 70 Caches ausgelegt haben, dann willst du mir nicht erzählen, dass sie überall gucken, ob die Leute im Logbuch stehen. Geschweige denn, kann ich doch gar nicht kontrollieren, wenn das Logbuch dann nachher total nass ist oder zusammengefroren oder von einem Tier zerrissen, kann ich gar nicht mehr kontrollieren, ob derjenige da drin steht. Und was will ich denn dann machen? Will ich den dann anschreiben oder will ich das löschen? Es gibt eindeutige Bedingungen und das geht auch um das Warten ist für den Owner, da brauche ich auch nicht zu sagen, ich habe da jetzt so ein Ding drin. Wenn das Logbuch kaputt ist, dann bringt mir der QR-Code auch nichts. Ja, richtig. Da gibt es keine Alternative und da gibt es auch schon Caches, die weggekommen sind, weil sie kein Logbuch haben. Die sind archiviert worden deshalb. Entweder muss von Groundspeak aus nochmal eine Änderung, was die allgemeinen Bestimmungen angeht, rauskommen, dass das mit dem QR-Code möglich ist, oder es gibt eine Unterrubrik oder es muss jemand eine andere Plattform machen und dann kann er von mir aus Online-Logs oder keine Ahnung, Scan-Logs machen. Dann ist es aber was ganz anderes. Ja, ich weiß gar nicht, sie da wollen. Hat damit doch nichts mehr zu tun. Es ist doch sowieso schon so viele Möglichkeiten gibt es bei Geocaching. Ich kann das so machen, ich kann das so machen. Ja. Aber es muss immer wieder irgendwas Neues sein. Und ich verstehe das QR-Code, was der QR-Code-Log Freigabe oder Logmöglichkeiten mit Unterwasser-Caches zu tun hat, kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Smartphone wird unter Wasser nicht funktionieren. Doch, es gibt für Smartphones so Hüllen, die sind wasserdicht. Ja, aber du hast doch keinen Internetempfang. Du kannst doch nicht scannen, oder wie? Ja, dann musst du dir eine Leitung legen. Oder gibt es die Fische, können das vielleicht lesen und können dir dann zuzwinkern? Es wird auf den Fisch drauf tätowiert. Ja, wahrscheinlich. Und jeder Angler, der kann dann den Fisch rausziehen, ting, Foto machen und wieder fallen ja. lassen. Da gab es mal so ein Spiel mit so Enten, was man angeln musste. Das ist, weiß ich nicht. Da mag bestimmt ein Hintergedanke sein, dass am Vielleicht Ufer in der hochholen. Nähe irgendwo ein QR-Code ist, dass man zur Not da locken kann, wenn man nicht ins Wasser kommt. Sprich, wenn man die Badehose vergessen hat oder was. Es muss ja auch also, immer größer sein und immer toller und was weiß ich. Und es gab ja vor Jahren, gab es ja nirgendwo so viele Caches und da ist man wegen einem losgelaufen. Und mittlerweile nimmt das ja Formen an von utopischen Unterwasser zwischen, was weiß ich, das ist ja alles Unsinn. Eigentlich wollte ich das Thema nicht behandeln, weil ich gar nicht weiß, ob es so viel Aufmerksamkeit verdient, wie es bis jetzt schon bekommen hat. Also. Ich finde, es hört sich interessanter an, als es wirklich ist. Was haben wir noch für offene Themen? Die Handylogger. Hä? Die Doppellogger. Welche meinst du? Die Na, dass sie so doppelt loggen. Wer loggt denn doppelt? Es gibt doch Leute, die immer dreifach den Cash loggen. Du meinst, die dann online im Wald loggen oder was? Wahrscheinlich. Woher kommt es denn sonst? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Es gibt Leute, die locken ja einen Cache dreimal. Okay. Oder zweimal. Oder bestimmte Leute, ich weiß auch gar nicht, ob man die Namen nennen darf, müssen wir mal in den Geocachologie-Richtlinie nachgucken. Die melden sich 5-mal schon im Event an. Ja, aber nur aus eigener Blödheit, weil sie mit dem Handy nicht klarkommen. Das hat er ja erzählt, dass er das falsch angezeigt hat. Aber das sind die Handylocker, oder? Ja, ich verstehe auch gar nicht, wie das geht. Ich meine, kann ich das nicht von zu Hause am Computer machen? Oder ich glaube, manche Leute haben keinen Computer mehr. Ja, alles nur noch per Smartphone. Wenn und, ich von und, der Arbeit her das Tablet-PC und das war es höchstens, oder wie? Ja. Ja, super. Ich glaube, die haben keinen Laptop mehr. Aber wofür brauchst du denn heute auch einen Laptop? Wenn du jetzt normal arbeiten willst... Eigentlich fürs Geocaching. Fürs Loggen. Ja, sonst brauchst du doch keins, oder? Nee, sonst brauchst du eigentlich keins. Ja, nur das Smartphone funktioniert halt nicht immer. Die Erfahrung haben wir ja auch schon gemacht. Dass es dir dann irgendwas anzeigt, was nicht stimmt, oder... Die Smartphones werden A, immer besser, auch zum Cachen. Ja. Eigentlich fehlt von Garmin, könnten sie mal ein Smartphone rausbringen. Das hätte was. Ja, vielleicht mit mehr Cache-Optionen. Von Groundspeed gleich. Das oder Cacher-Handy. Von Groundspeed, genau, das Cacher-Handy. Wie wäre das denn? Ja. Mit QR-Code-Scanner? Ja. Und? Was brauchst du noch? Ja, wenigstens eine Geocaching-App. Und es werden nur Kontakte gespeichert, die auch auf geocaching.com sind. Es müsste eigentlich so ein MacGyver-Smartphone dann sein von Groundspeak mit Tools. Ja. Also es müsste eine ECGA müsste vorhanden sein, eventuell noch 80 Meter Seil für die T5-Kletterer. Aus dem Handy raus. Wie cool. Zahnseide oder so vielleicht. Und stoßfest, damit man es als Wurfsack verwenden kann. Ja, pass auf, kommt 2015. Genau. Nee, was ich meine, sind die Leute, die einen Cache dreimal locken als Founded. Und ich glaube, das passiert durch die Handys. Das glaube ich auch, ja. Weil, und du musst es ja auch irgendwann mal sehen. Ja. Man könnte natürlich der Einfachheit halber es locken und dann den Locken nochmal gucken, ob es auch gelockt ist. Es steht ja genau das Gleiche drin. Es ist ja auch nicht so, als ob sie es aus Versehen im Wald gelockt hätten. Ja, aber können sie es denn vom Handy aus löschen auch? Eigentlich schon, ne? Oder? Also mich hat schon mal jemand angeschrieben und mich gebeten, seinen Log zu löschen. Und da weiß ich, dass der Handy-Cacher ist. Da habe ich dem Cacher eine Nachricht geschrieben, dass er doppelt gelockt hat, weil ich ihn einfach rauslöschen wollte. Und da habe ich eine Nachricht zurückgekriegt, dass ich seinen Log löschen soll. Bitte. Weil er das vom Handy aus nicht konnte. Oder wahrscheinlich. Ich habe das nicht. Geht, nee, ich wüsste auch nicht, wie es geht. Wie geht das denn? Man kann sich die Logs ja nicht angucken auf dieser Applikation. Nee, das stimmt. Du kannst dir nur den Text, du kannst ja eine Notiz reinschreiben. Ja. Die ja dann mit erscheint quasi, also du kannst richtig einen Text reinschreiben. Ja, aber wenn ich die weggeschickt habe, kann ich die nicht mehr angucken. Weg. Aber du könntest ja dann auf den Cache nochmal klicken anschließend. Ja, aber ich kann, du könntest dann in Log-Einträge gehen. Aber ja, aber die kann ich nicht bearbeiten. Nee, bearbeiten kannst du sie, glaube ich, nicht. Du kannst ja auch also haben diese Leute gar keinen, die haben keinen Computer dann, die Leute. Scheinbar nicht. Oder sie machen es nicht. Sie nutzen den Computer nur vielleicht, um sich eine PQ zu ziehen. Aber die bringen doch auch Caches raus. Das kannst du auch mit dem Handy machen, einen ganzen Cache rausbringen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das geht vielleicht, aber dann müsst ihr über die Internetseite gehen. Du kannst ja auch mit dem Smartphone auf die Internetseite gehen. Ja, dann kann ich aber auch meinen Log. Ein bisschen doof. Dann kann ich aber auch meinen Log über die Internetseite gehen. Ich schätze, dass die Leute sich per PQ sich die Caches runterziehen und dann vor Ort gleich locken mit dem Smartphone aus und dann sich gar nicht mehr drum kümmern. Dass es dann erledigt ist. Dann brauchen sie zu Hause am Computer nicht locken. Ist ja richtig, ist ja auch. Und dann treffen sie es natürlich auch nicht. Dann können sie natürlich auch nichts ändern und so weiter. Ja, und dann habe ich erst 1.500 und nachher habe ich 2.000, obwohl ich nur 30 Cash angegangen habe. Das ist doch praktisch. Das kommt man natürlich auch zu sein. Ich nachher dreimal gelockt habe von der Runde, die ich an dem Tag gemacht habe. Erscheinen dann eigentlich auf dem Display 3 Smileys an einer Stelle, wenn man dreimal gelockt hat. Das wär's. Dann könnte man zumindest sagen, auf meiner Karte sind viel mehr Caches als auf deiner. Es ist sowieso blöd mit diesem Doppeltlocken. Eigentlich solltest du ihn ja einmal locken, aber hier ist ja dieser eine, der ist umgelegt worden, weil die dann, das ist eine Multi und dann haben die da eine Station weggemacht, einen Blumenkasten weggemacht. Mhm. Der aus mehreren Ecken kann man, gibt's ja jetzt nicht mehr. Der Blumenkasten ist weg und da kann man jetzt nicht mehr sagen, die Nummer, der ist sechseckig gewesen und dann musstest du die Ecken von dem Blumenkasten zählen. Dann hat die Stadt den Blumenkasten weggemacht, dann haben die den Multi umgestellt. Mhm. Jetzt muss er andere Sachen zählen, ja? Und jetzt ist die Frage, die Box liegt auch völlig woanders. Das habe ich aber nur gemerkt, weil ich ein TB da reinlegen wollte. Jetzt ist die Frage, wenn ich den jetzt nochmal gemacht habe, darf ich den dann locken? Ich denke ja. Ja, aber dann erscheint er als doppelt. Ach so, ja, dann wahrscheinlich nicht. Sei denn, er wird. Na gut, es gibt ja diese Caches, die als Reloaded aufgeführt werden. Der ist aber neu. Komplett Cache. Neu, genau, die sind dann neu. Ja, der hat den nicht ins Archiv geschickt, sondern er hat ihn einfach umgestellt, den Multi. Und ich würde ja einen Multi normalerweise nicht angehen, wenn ich jetzt nicht durch Zufall gesehen hätte, dass die Box da nicht mehr liegt. Das ist richtig, aber wenn du ihn ja schon auf deiner Karte als Smiley verwandelt hast, warum sollst du ihn dann nochmal angehen? Weil ich ihn ja, weil ich da den Dings reinlegen wollte. Ja, aber du kannst doch eine Notiz machen und das reinlegen. Ja, aber ich finde ja die Box gar nicht, ohne dass ich alles nochmal. Ja, dann müsstest du den Multi nochmal laufen. Ja, dann darf ich ihn aber nochmal als Founded locken, oder? Das weiß ich nicht. Ja, aber das geht ja theoretisch. Theoretisch. Warum geht's denn das bei Groundspeak überhaupt, dass man Caches fünfmal locken kann? Keine Ahnung. Ja, warum gibt's denn die Funktion? Weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Ich bin Anfänger, was Geocaching angeht. Ab wann ist man denn eigentlich fortgeschritten, ne? Ab 5000. Wahrscheinlich. Ja, mittlerweile bezweifle ich selbst das. Gibt es da nicht Computerkurse zum Thema Geocaching? Nee, kannst du halt anbieten. Selbsthilfegruppe oder sowas. Gibt's bald. Geocaching. Computerkurs für Geocacher. Hinter dem Kochkurs PC für Geocacher. Es gibt ja Kletterkurse. Da müsste es doch eigentlich auch Kurse geben, wie bediene ich die Plattform richtig, weil das kriegen ja scheinbar die wenigsten auf die Reihe. Also eigentlich finde ich es erschreckend, dass es so viele Leute gibt, die so viele Geocaches gefunden haben, aber eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Ja, und die Bestimmungen nicht kennen und trotzdem alles Mögliche machen. Das ist noch das Schlimmste. Eigentlich ist es ja ein Spiel und dann gibt es ja Spielregeln dazu. Und die Spielregeln sind eh schon so, dass man sich alles Mögliche aussuchen kann, weil Groundspeak doof wäre, da irgendwelche Vorschriften zu machen, weil sonst würde es den meisten keinen Spaß mehr machen. Sie sagen ja nur, es wäre nicht schön, wenn man seinen eigenen Geocache lockt, aber im Grunde, wenn jemand seinen eigenen Geocache lockt, außer dass alle puh schreien und vielleicht müsste man in die Spielregeln auch gewisse Regeln einführen, wie das zum Beispiel bei meinem Mau ist, dass man, wenn man weiß ich, nachzieht, einmal aussetzen muss oder sowas. Oder zwei Strafkarten zieht. Sprich, einmal aussetzen. Ja, wenn man falsch gelockt hat, muss man den nächsten Cache aussetzen. Super. Oder halt zwei Ditten Pounds finden. Zwei Ditten Pounds. Das wäre eine sinnvolle Regel. In diesem Sinne. Macht was draus. Genau. Schluss kommt aus. Ich.